Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 27. März 1792. Ich kann es immer nicht jetzt über mich gewinnen, dir noch ordentliche Briefe zu schreiben, da ich mit jedem Posttage auf die Nachricht von deiner Ankunft hoffe und lieber alles auf mündliche Unterredung aufsparen möchte. Nunmehr, denk ich doch, wird keine Kälte wieder eintreten. Zum Besitz des Reitpferdes gratuliere ich, meine Reiterei ist seit langer Zeit in Stocken geraten, indessen würdest du mir freilich wieder Lust machen, auf deinen Dänen bin ich neugierig, und ich werde mich freuen, wenn meine Art zu kantisieren für ihn einiges Interesse hat. Es ist immer gut, dass diese Philosophie mehr ausgebreitet und aus mehreren Gesichtspunkten betrachtet wird. Noch ist hier nichts Bedeutendes gegen die Pressfreiheit geschehen, aber die Absicht, ihre Missbräuche einzuschränken, beschäftigt noch die Kollegien. Doch muss ich bezeugen, dass man gegen die Meinung des Publikums nicht gleichgültig ist, dass man die Notwendigkeit einsieht, den Leipziger Buchhandel zu schonen und dass man nicht gern Befehle gibt, die man zurücknehmen müsste. Lebe wohl, tausend Grüße von D. und M., dein Körner.